Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Beginnen wir doch gleich mit der Wiederholung. Ich möchte einen Haarschnitt. 我想剪头发。 我想剪头发。Ich möchte einen Haarschnitt. 修一下就可以了。Nur etwas nachschneiden. 修一下就可以了。 我想染头发。Ich möchte meine Haare färben lassen. 我想染头发。 别剪太短了。Nicht zu kurz schneiden. 别剪太短了。 Hören wir uns die Dialoge noch einmal an. 我想剪头发。 你想怎么剪？ 修一下就可以了。 好的，请先洗头。 我想染头发。 你想染什么颜色？ 棕色怎么样？ 不错，很时髦。 别剪太短了。 行，保准您满意。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我想租房。您想找什么样的房子？您想花多少钱租？什么时候能搬进来？房租怎么付？ Nun lerne ich auch noch, wie ich auf Chinesisch eine Wohnung finden kann. Super! Ganz genau. Und wir helfen dir gerne. Wie sage ich dann, ich möchte eine Wohnung mieten auf Chinesisch? Das heißt, 我想租房。 我想租房。 租 mieten. 租 房 Wohnung.Oder Haus. 房 我想租房。 我想租房。Ich möchte eine Wohnung mieten. 我想租房。 你想找什么样的房子？ 带家具的两居，房子不要太旧。 Vielleicht fragt der Vermittler auch Folgendes. 您想找什么样的房子？ 您想找什么样的房子？ 找 suchen 找 什么样的 welche Art von 什么样的 房子 Wohnung oder Haus 房子 您想找什么样的房子？ 您想找什么样的房子？Welche Art von Wohnung suchen Sie? 我想租房。 你想找什么样的房子？ 带家具的两居，房子不要太旧。 Ebenfalls eine wichtige Frage. Wie viel möchten Sie für die Miete ausgeben? 您想花多少钱租？ 您想花多少钱租？ 花 bedeutet in diesem Fall ausgeben. 花 多少钱 wie viel Geld? 多少钱 租 mieten. 租 您想花多少钱租？ 您想花多少钱租？ Wie viel möchten Sie für die Miete ausgeben? 您想花多少钱租？ 月租3000元以内吧。 您看这房怎么样？ 不错。 Nun eine kurze Information über die chinesische Währung Renminbi. Die Einheiten des Renminbi sind Yuan, Jiao und Fen. 10 Jiao sind 1 Yuan und 10 Fen sind 1 Jiao. Die Haupteinheit des Renminbi ist Yuan, während Jiao und Fen Untereinheiten sind. Yuan, Jiao, Fen. Mir gefällt diese Wohnung. Wie soll ich dann auf Chinesisch danach fragen, wann ich einziehen kann? Das heißt, 什么时候能搬进来？ 什么时候能搬进来？ 什么时候 ？When？ 什么时候？ 搬进来 ，einziehen。 搬进来。 什么时候能搬进来？ 什么时候能搬进来 ？Wann kann ich einziehen？ 什么时候能搬进来？ 下个月底。 房租怎么付呢？ 一次付三个月的。 Mich interessiert auch noch, wie ich die Miete zahlen soll. Am besten fragst du, 房租怎么付？ 房租怎么付？ 房租 Miete。 房租。 怎么 wie？ 怎么？ 付 zahlen。 付。 房租怎么付？ 房租怎么付？ Wie zahle ich die Miete? 什么时候能搬进来？ 下个月底。 房租怎么付呢？ 一次付三个月的。 Gut, wiederholen wir nun kurz, was wir heute gelernt haben. 我想租房。 我想租房。 您想找什么样的房子？Welche Art von Wohnung suchen Sie? 您想找什么样的房子？ Wie viel möchten Sie für die Miete ausgeben? 您想花多少钱租？ 您想花多少钱租？ 什么时候能搬进来？ Wann kann ich einziehen? 什么时候能搬进来？ 什么时候 ？When？ 什么时候？ 搬进来 ，einziehen。 搬进来。 房租怎么付？ 房租怎么付 ？Wie zahle ich die Miete？ 房租 ，Miete。 房租。 怎么付？Wie zahlen? 怎么付? Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an. 我想租房。 你想找什么样的房子? 带家具的两居,房子不要太旧。 你想花多少钱租? 月租3000元以内吧。 您看这房怎么样? 不错。什么时候能搬进来? 下个月底。 房租怎么付呢？ 一次付三个月的。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China leben noch viele junge Leute zusammen mit ihren Eltern, bis heiraten und manche sogar dann noch. Wenn sie dann Nachwuchs bekommen, kümmern sich ihre Eltern natürlich gerne um ihre Enkel. Aber viele leben auch in ihrer eigenen Wohnung oder kaufen sich sogar ein eigenes Haus.Dabei kann man natürlich auch im Raten zahlen oder sich Geld leihen. Für weniger zahlungsfähige Familien hat die Regierung ein spezielles Programm entwickelt, damit diese ein eigenes Heim erhalten können. Und obwohl solche Wohnungen meist nicht direkt im Zentrum einer Stadt liegen, sind sie doch bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage.Wie sagt man, wie wird die Miete bezahlt auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!